Easter. Ostern. The greatest event ever imaginable. Das größte Ereignis, was man sich vorstellen kann. What would the world be without Easter? Wie würde die Welt aussehen ohne Ostern? What would our lives be without Easter? Wie wäre unser Leben ohne Ostern? The resurrection of our Lord Jesus Christ. Die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. And yet Easter cannot be separated from the crucifixion. Aber trotzdem kann man Ostern nicht von der Kreuzigung trennen. Because his resurrection would not have the power without his crucifixion. Weil seine Auferstehung hätte nicht dieselbe Kraft ohne der Kreuzigung. If Jesus had just died an old man and raised from the dead, it wouldn't be the same. Wenn Jesus einfach nur als alter Mann gestorben wäre und dann auferstanden wäre, wäre es nicht dasselbe. He had to be the ultimate sacrifice. Er musste das ultimative Opfer sein. To experience a passion. Um eine Leidenschaft auszudrücken. The bearing of our sin upon himself. Dass er unsere Sünden selbst getragen hat. That he who knew no sin would become sin for us. Dass der keine Sünde kannte, zur Sünde würde für uns. And bear our sin. Und unsere Sünde tragen. As the sin offering. Als Sündenopfer. What would the cross be without the resurrection? Was wäre das Kreuz ohne die Auferstehung? The Apostle Paul said in 1 Corinthians 15, verse 17. Der Apostel Paulus hat geschrieben in 1. Korinther 15, ab Vers 17. If Jesus is not raised from the dead, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden then ist, you are still lost in your sin. Dann seid ihr immer noch verloren in eurer Sünde. If Jesus died the ultimate death, but was still not resurrected, wenn Jesus diesen ultimativen Tod gestorben wäre, aber noch nicht auferstanden wäre, the devil would still be before God's throne accusing us and accusing us. Dann würde der Teufel immer noch vor Gottes Thron stehen und uns anklagen und uns anklagen. And where would be the offering? Und wo wäre dann das Opfer? Where would be the evidence? Wo wäre der Beweis? But Jesus rose from the dead. Aber Jesus ist von den Toten auferstanden. Appeared to his disciples. Ist seinen Jüngern erschienen. And said to Mary, "Don't touch me." Und hat zu Maria gesagt, berühre mich nicht. Don't hold me. Greif mich nicht an. I've not yet ascended to my Father. Ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgegangen. To my God and to your God. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. To my Father and your Father. Zu meinem Vater und zu eurem Vater. Jesus had to go and present himself the perfect sacrifice. Jesus musste gehen und sich selbst das vollkommene Opfer repräsentieren. And take his seat on the right hand of the Father. Und sich zur Rechten des Vaters setzen. And forever silence the accusations of the devil. Um für immer die Anklagen des Teufels zum Verstummen zu bringen. So Romans chapter 8 verse 31. So Römer Kapitel 8 Vers 31. If God be for us, who can be against us? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Who can accuse us? Wer kann uns noch anklagen? It is God that justifies. Es ist Gott, der uns rechtfertigt. Who can condemn us? Wer kann uns verdammen? Jesus is the one who died for us. Jesus ist derjenige, der für uns gestorben ist. Yes, and then rose again. Ja, und dann auferstanden ist. And ascended. Und hinaufgefahren ist. And is seated at the right hand of God. Und zur Rechten Gottes sitzt. On Karfreitag, a couple days ago, on Friday, ein paar Tagen am Karfreitag, we took a moment before the Lord. Haben wir uns einen Zeitmoment vor dem Herrn genommen. And all of us wrote on a piece of paper a concern. Und jeder von uns hat auf ein Blatt Papier seine Sorgen aufgeschrieben. Some kind of care that we wanted to give to God. Eine Last, die wir Gott geben wollen. So we had a nail here. Deswegen hatten wir hier einen Nagel. Fixed in front of us. Der eben so fixiert war von dem Tisch. It was given to me from someone from Israel. Das hat mir mal jemand aus Israel mitgebracht. They said this is the kind of nail that would have crucified Jesus. Und hat mir gesagt, so würde der Nagel ausgesehen haben, der Jesus gekreuzigt, and also so gekreuzigt wurde. We all put our concern on the nail. Deswegen haben wir all unsere Sorgen auf diesen Nagel aufgespießt. And then at the end, und zum Schluss, I nailed it to the cross. Habe ich sie ans Kreuz genagelt. Because that's what the scripture says. Weil das ist das, was die Schrift sagt. And let's just read it. It's from Colossians. It's so powerful. Und lesen wir das kurz aus dem Kolosserbrief. And then we'll talk about und dann reden wir darüber. The resurrection. Über die Auferstehung. First in Colossians chapter 1. Zuerst in Kolosser Kapitel 1. And I put the Greek tenses in there just to strengthen the text. Und ich habe die griechischen Zeitwörter eingefügt, um das zu verstärken, was der Text aussagen will. When I got married to Mary, als ich mit Maria verheiratet worden bin, Mary verheiratet worden bin. Maria, okay. Yeah. To Mary. Okay. To Mary. When I got married to Mary, als ich die Mary geheiratet habe, I had these really big, ugly cowboy boots. Hatte ich diese großen, hässlichen Cowboy-Stiefel. And she just couldn't stand them. They were so long and so ugly. And sie hat es nicht leiden können. Die waren so lang und so schier. And so she threw them in the garbage. Also hat sie in den Müll geworfen. So what did you do with my cowboy boots? Und ich gefragt, was hat sie mit meinen Cowboystiefeln gemacht? I simply threw them in the garbage. Und sie sagt mir, ich habe sie einfach in den Mist geschmissen. And this simple action. Und diese einfache Tat. Is means something is a fact. It's just simply a fact. It happened. Ist eine einfache Tatsache, die passiert ist. We see the same thing in Colossians 1:13. Und dasselbe sehen wir auch in Kolosser 1, Vers 13. For the Father simply rescued us from the domain of darkness. Denn der Vater hat uns einfach gerettet aus der Macht der Finsternis. It's a fact. It's clear. Das ist eine Tatsache. It's understandable. Das ist einfach nachzuvollziehen. He did it once. Und er hat das einmal gemacht. He rescued us from the domain of darkness. Er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet. And simply transferred us to the kingdom of his beloved son. Und einfach versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. If we could see into the unseen world today. Wenn wir heute die unsichtbare Welt sehen könnten. If we could see that our names are written in heaven. Wenn wir das sehen könnten, dass unsere Namen im Himmel geschrieben stehen. What would it be like if we were just transferred for a moment into heaven? Wie wäre es, wenn wir für einen Moment in den Himmel hinaufgebeamt werden, hinaufgehen? Say it again. Go ahead. Das wäre, wenn wir genau einfach kurz in den Himmel versetzt werden würden. Yeah. And there was the book. There was the record book. Und da ist dieses Buch der Aufzeichnung. And we were there alone. Und wir sind da ganz allein. And an angel came. Dann kommt ein Engel. He said, "Look in the book." Und er sagt, lies in dem Buch. This is the names of all the redeemed. Das sind all die Namen der Erlösten. Would you take a look? Würdest du hineinschauen? Prokop. Wow, a lot of Prokops. Wow, so viele Prokops. Robert Prokop. Was Robert Prokop? Wow, 300 Robert Prokops. 300 Robert Prokops. Vienna, a lot of them in Vienna. Wien, so wow. Viele aus Wien. Anton Langergasse. Mary Prokop. Mit Mary Prokop verheiratet. I'm in the book. Ich bin im Buch. Could you imagine if we could just see for a moment that we've been literally transferred into his kingdom. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr kurz sehen könntet, dass wir in den Himmel versetzt legally, werden würden? Experientially, gesetzlich und auch erfahrungsgemäß. Next verse. Nächster Vers. 14. In whom, in Jesus, we have redemption, even as I speak, the forgiveness of sins. In ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung, während ich hier spreche, die Vergebung der Sünden. As I speak these words, it's a reality in our lives. Während ich diese Worte spreche, ist es schon eine Realität in unserem Leben. Next verse. When you were perpetually dead in your sins. Und euch, die ihr andauernd tot wart in euren Sünden. Perpetually, we were perpetually separate from God. Also wir waren andauernd oder fortwährend von Gott getrennt. The word dead means to be separated, alienated. Das bedeutet tot, dass wir getrennt sind oder ausgelöscht sind. He simply made you alive with him, having simply forgiven all our sins. Hat er einfach lebendig gemacht mit ihm, indem er uns einfach alle Sünden vergeben hat. That's past, present, future. Das ist die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Because all of my sins in the present were future when Jesus died. Weil all meine Sünden der Gegenwart waren Zukunft, also als Jesus gestorben ist. He paid for all of my sins. Er hat für all meine Sünden gezahlt. For my entire life. Für mein ganzes Leben. Next verse. Having simply cancelled out the certificate of debt consisting of charges against us. Er hat einfach den Schuldschein gegen uns gelöscht, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Do you know that everyone who has not received Jesus? Wisst ihr, dass jeder, der Jesus nicht angenommen hat, has serious charges against them before God. Hat ernsthafte Forderungen von Gott gegen sich. Serious charges. Ernsthafte Forderungen. Against the holy God. Gegen einen heiligen Gott. And Jesus canceled out our certificate of debt consisting of charges against us. Und Jesus hat diesen Schuldschein des Todes gegen uns ausgelöscht. Which was perpetually hostile to us. Der fortwährend und vollkommen weggetan, nein, sorry, feindlich uns gegenüber war. It was perpetually hostile to us. Also der fortwährend oder andauernd feindlich gegen uns. It constantly gave us guilt. Er hat uns immer wieder Schuld aufgebürdet. It constantly caused us to live independently of God. Es hat immer dazu geführt, dass wir fortwährend unabhängig von Gott leben. And he has completely taken it out of the way, having simply nailed it to the cross. Und hat ihn vollkommen weggetan und indem ihn einfach ans Kreuz genagelt hat. And now we have an open heaven. Und jetzt haben wir einen offenen Himmel vor uns. Look at the next verse. Lesen wir noch den nächsten Vers. So, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. By his death, Jesus opened a new and living, a new life-giving way through the curtain into the most holy place. Den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. I want you to watch a video. Ich möchte, dass ihr euch ein Video anschaut. And then I'll come back and preach on this. Werde ich darüber predigen. Okay. You know, he has purged out our sin. Er hat unsere Schuld ausgelöscht. And he has written his word in our hearts. Und sein Wort in unsere Herzen geschrieben. We have an open heaven. Wir haben einen offenen Himmel vor uns. Jesus made a way before for us to God. Jesus hat einen Weg für uns zu Gott bereitet. This is the power of the resurrection. Und das ist die Kraft der Auferstehung. I just want to read the story. Just listen and from John chapter 20. Ich möchte gern eine Geschichte vorlesen aus Johannes Kapitel 20. We know the story, but just listen. Ihr kennt die Geschichte, aber hört einfach zu. The Easter story. Die Ostergeschichte. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They've taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they put him." Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zu der Gruft. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Und als er sich von über gebückt, sieht er die Leintücher da liegen, doch ging er nicht hinein. Then Simon Peter, who was behind him, arrived and went into the tomb. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft. He saw the strips of linen lying there, as well as the burial cloth that had been around Jesus' head. Und sieht die Leintücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupte war. The cloth that was folded up by itself, separate from the linen. Das war nicht zwischen den Leintüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam. He saw and believed. Und er sah und glaubte. You see, they still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Then the disciples went back to their homes. Da gingen nun die Jünger wieder heim. But Mary stood outside the tomb crying. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Sometimes it's just worth hanging around. Manchmal zahlt es sich aus, einfach stehen zu bleiben. Believing hope against hope. Und einfach der Hoffnung, also zur Hoffnung, obwohl es keine Hoffnung gibt. As she wept, she bent over to look into the tomb. Als sie nun weinte, bückte sie sich von über in die Gruft. And saw two angels in white. Und sieht zwei Engel in weißen Kleidern. Seated exactly where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. They asked her. Und jene sagten zu ihr: Woman, Frau, why are you crying? Warum weinst du? They've taken my Lord away, she said. Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen. And I don't know where they put him. Und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. This is such an awesome story. Das ist so eine großartige Geschichte. It didn't have to happen like this. Weil es nicht so hätte passieren müssen. But the Lord wanted it to happen like this. Aber der Herr wollte, dass es so passiert. At this she turned around and saw Jesus standing there. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. But she did not realize that it was Jesus. Aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. You think that's ever happened to us? Glaubt ihr, dass es uns jemals passiert ist? That Jesus is far closer than we imagine. Dass Jesus viel näher ist, als wir es uns vorstellen können. That Jesus sends somebody to speak to us. Dass Jesus jemanden zu uns schickt, damit er zu uns spricht. That a word has come to us. Dass er uns ein Wort sendet. And we don't realize that wir nicht it was erkennen, Jesus. Dass es von Jesus ist. She did not realize that it was Jesus. Aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Woman, he said. Und Jesus spricht zu ihr: Frau. Why are you crying? Warum weinst du? Who is it you're looking for? Wen suchst du? Isn't that so sweet? Ist das nicht süß? Isn't that just make you love Jesus all the more? Bringt das dich nicht dazu, Jesus noch viel mehr zu lieben? He's creative. Er ist kreativ. He's humorous. Er hat Humor. Thinking it was the gardener, she said. Sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm. Sir, if you've carried him away, tell me where you've put him and I will get him. Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich werde ihn wegholen. And Jesus said to her. Und Jesus spricht zu ihr. Mary. Maria. She turned toward him and cried out in Aramaic. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch. Rabboni. Rabboni. Which means teacher. Das bedeutet Lehrer. And Jesus said. Jesus spricht zu Do ihm. Not hold on to me, rühre mich nicht an, for I have not yet returned to the Father. Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Go instead to my brothers and tell them. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. I am returning to my Father and your Father. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. To my God and your God. Zu meinem Gott und eurem Gott. Mary Magdalene went to the disciples with the news. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern. I have seen the Lord. Dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. And she told them, und sie sagte ihnen, that she had said these things to her. Dass er das zu ihr gesagt hatte. What a story. Was für eine There's Geschichte. No greater story in the world. Es gibt keine größere Geschichte in der Welt. It's so fantastic. Das ist so fantastisch. That it's almost unbelievable. Es ist fast unglaublich. Paul said this in 1 Corinthians 15. Paulus hat Folgendes gesagt in 1. Korinther 15. If the resurrection is not true, wenn die Auferstehung nicht wahr ist, if Jesus did not rise from the dead, wenn Jesus nicht aus den Toten auferstanden ist, then we Christians are to be pitied above all people. Dann sind wir Christen die erbarmungswürdigsten unter allen Völkern. If we have just lived our life on earth for Jesus, wenn wir unser Leben nur für Jesus gelebt haben, then we are to be pitied more than everyone. Dann sind wir bemitleidenswerter als alle anderen. Not because the quality of our life was less. Nicht weil die Qualität unseres Lebens gering wäre oder geringer The quality wäre. Of our life was higher. Die Qualität unseres Lebens war sogar größer. Not because we were generous and we regret it. Nicht weil wir großzügig waren und wir das dann bedauern. Not because we were selfless and we regret it. Nicht weil wir selbstlos waren und das dann bedauern. Not because we gave more to the poor than we would have and we regret it. Nicht weil wir mehr den Armen gegeben haben und das dann bedauern. Not because we think, hey, we could have eaten, drank and been merry like them and yet we didn't. Nicht weil wir denken, hey, wir hätten so essen, trinken und uns verheiraten können wie sie, aber wir haben das nicht gemacht. Not because we think, hey, I could have been an alcoholic too. Oder uns denken, hey, ich hätte auch Alkoholiker sein können. I could have enjoyed drugs and all this. I could have enjoyed sin for a season. Ich hätte mich an den Drogen erfreuen können oder an Sünden zu gewissen Zeit. That's not why they would have pitied us. Aber das ist nicht das, wofür sie uns bedauern würden. That's why they envy us. Deswegen beneiden sie uns. But why they would pity us, warum sie uns bedauern würden, is because this hope is so fantastic. Weil diese Hoffnung so fantastisch ist. Set your affections on the things above where Christ is. Also richtet euch auf die Dinge, die über uns sind, wo Christus ist. For our life is hid with Christ in God. Weil unser Leben ist verborgen mit Christus in Put Gott. Your treasures in heaven, where Christ is. Sammelt eure Schätze im Himmel, wo Christus ist. The sufferings of this present time cannot be compared with the glory that shall be revealed in you. Und die Leiden der gegenwärtigen Zeit können nicht verglichen werden mit der Herrlichkeit, die noch kommen wird. Wow. Wow. Christ in us, the hope of glory. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Behold, what manner of love the Father has given unto us. Achtet darauf, welche Liebe der Vater uns gegeben hat. That we should be called the children of God. Dass wir Kinder Gottes genannt werden. And it does not yet appear what we shall be like. Und es ist noch nicht offenbar, wie wir sein werden. But we know this. Aber wir wissen Folgendes. That when he appears, dass wenn er wieder erscheint, we shall be just like him. Dass wir dann so sein werden, wie er ist. And for that to be stripped away from us. Und dass uns das auf einmal so weggenommen wird. For people to live with such a hope. Für Menschen, die mit solch einer Hoffnung leben. That is far greater than any hope that exists on earth. Die viel größer ist als jegliche andere Hoffnung, die auf der Erde existiert. In any religion. In jeder Religion. For that to be stripped away from us. Dass das uns weggenommen wird. If possible. Falls es möglich wäre. It's not possible. Es ist unmöglich. But if it were possible, aber wenn es möglich wäre, then we would be pitied among all people on earth. Dann würden wir mehr bedauert werden als alle anderen to Menschen. Have such a living hope stripped away from us. Dass so eine lebendige Hoffnung uns weggenommen wird. Question. Die Frage ist, do I live in that living hope? Lebe ich in dieser lebendigen Hoffnung? If we found out, wenn wir herausfinden würden, which we never will, but if we could, was wir nie werden, aber falls es möglich wäre, what would you lose from your life? Was würdest du aus deinem Leben verlieren? This hope is so great, diese Hoffnung ist so groß, that there is nothing to be compared to it. Dass sie mit nichts vergleichbar ist. Now I want to look at a couple of verses. Ich möchte gerne einige Verse betrachten. I want to go to slide 6. So, Folie 6. This powerful verse that Mary quoted this morning. Dieser kraftvolle Vers, den die Mary heute zitiert hat. Romans 8:11. Römer 8:11. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. So wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. You see two times raised Jesus from the dead. Ihr seht zweimal, der Jesus den Toten auferweckt hat. Two times dwells in you. Zweimal, der in euch wohnt. Do you know that when God raises us from the dead? Wisst ihr, dass wenn Gott uns von den Toten auferweckt? The spirit that is in us. Dass dann der Geist, der in uns ist, when we are transformed into immortality, wenn wir in die Unsterblichkeit verwandelt werden, he's not going to have to send his spirit down to do it. Er muss nicht seinen Geist hinabschicken, um es zu machen. The spirit is already in us that will do it. Weil der Geist, der das machen wird, ist schon in uns. There is enough of the Holy Spirit in us to make us immortal. Es ist genug vom Heiligen Geist in uns drinnen, um uns unsterblich zu machen. There is enough of the Holy Spirit in us. Da ist genug vom Heiligen Geist in uns drin. To transform this mortal body into mortality. Um diesen sterblichen Körper in Unsterblichkeit zu verwandeln. The same spirit that raised Jesus from the dead is already inside of us. Weil derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, schon in uns wohnt. Question. Die Frage. How come we oftentimes don't realize it? Wie kommt es, dass wir das so oft nicht erkennen? I want to go to Romans chapter 10 and give the answer. Ich möchte gerne zu Römer 10 gehen und euch die Antwort geben. Romans 10 verse 1 and 2. Römer 10 vers 1 und 2. This is the apostle Paul speaking about the nation of Israel. Da spricht der Apostel Paulus über die Nation Israel. And how they miss the whole message. Und wie sie die gesamte Botschaft nicht verstehen. And Christians miss the whole message. Und auch Christen die Botschaft nicht verstehen. Through the same principle. Wegen demselben Prinzip. Though we know the message, we miss the message. Obwohl wir die Botschaft kennen, verstehen wir sie nicht. Brethren, my heart's desire and my prayer to God for Israel is for their salvation. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für Sie, für Israel, zu Gott ist, dass Sie gerettet werden. For I testify about them that they have a zeal for God, but not in accordance with knowledge. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. It can happen to us. Das kann uns auch passieren. Next, 3 and 4. For not knowing about God's righteousness and seeking to establish their own, they did not subject themselves to the righteousness of God. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Which means we don't have to produce a righteousness to stand before God. Das bedeutet, wir müssen nicht unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten, um eines Tages vor Gott zu stehen. God gave it to us as a gift. Gott hat sie uns als Geschenk and gegeben. And we're going to present God His own righteousness. Und wir präsentieren Gott seine eigene Gerechtigkeit. Because we're in Christ. Weil wir in Christus sind. Now watch verse 6. Vers 6. The righteousness based on faith speaks as follows. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so. Now this verse is a core value verse from my life. Dieser Vers ist, hat so einen Kern, also einen Wert, Kernwert in meinem Leben. For preaching, for everything. Fürs Predigen und für alles Especially andere. Especially for preaching. Ganz besonders fürs Predigen. The righteousness based on faith speaks as follows. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so. Do not say in your heart. Sprich nicht in deinem Herzen. And we often do. Und das machen wir oft. Who will ascend into heaven? That is to bring Christ down. Wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das ist Christus herabführen. Who will descend into the abyss? That is to bring Christ up from the dead. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist Christus aus den Toten herabführen. What is he talking about? Wovon spricht er da? He's talking about the fact that you can't find Christ. Er spricht über die Tatsache, dass du Christus nicht finden where kannst. Where is he? Wo ist er? Don't say in your heart, where is Christ? Frag nicht in deinem Herzen, wo ist der Christus? Don't say in your heart, well, if I could just go to heaven and spend some time with Jesus. Sag nicht, hey, wenn ich in den Himmel auffahren könnte, um mal etwas Zeit mit Jesus zu verbringen. I would definitely be better. Dann würde es mir besser gehen. I mean, I believe in him. Ich glaube an ihn. But where is he? Aber wo ist er? I love him. Ich liebe ihn. But I'm so alone. Aber ich bin so allein. I know when I die, I'll be with him. Ich weiß, dass wenn ich sterbe, dann werde ich bei ihm sein. Right now, I'm so afraid. Aber jetzt habe ich solche Angst. I know he died for my sin. Ich weiß, er starb für meine Sünden. But I can't forgive that person. Aber ich kann dieser einen Person nicht vergeben. I know he rose from the dead. Ich weiß, er ist von den Toten auferstanden. But where is my life going? Aber wohin führt mein Leben? Don't say that in your heart. Sag diese Dinge nicht in deinem Herzen. Verse 7. Vers 7. What does it say? Vers 8. Sondern was sagt sie? The word is near you. Das Wort ist dir nahe. In your mouth and in your heart. In deinem Mund und in deinem Herzen. That is the word of faith which we are preaching. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. The word is near you. Das Wort ist dir nahe. We are saved by grace through faith. Wir sind gerettet durch die Gnade im Glauben. We are sanctified by grace through faith. Wir werden geheiligt durch die Gnade im Glauben. We live by grace through faith. Wir leben durch die Gnade im Glauben. But the spirit of faith, aber der Geist des Glaubens, is not just something in our heart. Ist nicht nur etwas in unserem Herzen, it's something in our mouth as well. Sondern auch in unserem Mund. And this makes all the difference. Und das macht den gesamten Unterschied. In our life as Christians. In unserem Leben als Christen. Who believe in a resurrected Christ. Die in einen auferstandenen Jesus Christus the glauben. The word is near you. Das Wort ist dir nahe. What? Was? Jesus is near you. Jesus ist dir nahe. He is the word. Er ist das Wort. He is near you. Er ist dir nahe. Where? Wo? He's right there. Er ist genau da. Where? Wo? He's really close. Er ist ganz nahe. I don't see him. Ich sehe ihn Where? Aber nicht. Wo? He's in your mouth. Er ist in deinem Mund. In your heart. In deinem Herzen. He is. Er ist da. Say something in faith. Sag etwas im Glauben. And you will sense him. Und du wirst ihn spüren. The word of faith. Next verse. Das Wort des Glaubens. If you confess with your mouth Jesus is Lord. dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst and believe in your heart that God raised him from the dead, und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, you'll be saved. Dann wirst du gerettet werden. The last verse. Der letzte Vers. And with the heart a person believes, resulting in righteousness. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. That means God sees our heart and he writes our name in heaven. Das heißt, Gott schaut auf unser Herz und er schreibt unseren Namen in den Himmel. And he gives righteousness on our account. Und er gibt Gerechtigkeit auf unser Konto. But there's a second part. Aber es gibt noch einen zweiten Teil. And with the mouth he confesses, resulting in salvation. Und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Salvation is here and now. Das Heil ist jetzt hier. From the penalty. Jetzt. Wegen der Strafe. From the guilt. Von der Schuld. And from the power of sin. Und der Macht der Sünde. It all comes out of the mouth. Es kommt alles aus dem Mund. Where is the resurrected Christ? Wo ist der auferstandene Christus? Speak faith and you'll see him. Sprich Worte im Glauben und du wirst ihn sehen. Sprich Glauben. It's amazing when we sing the worship songs. Es ist erstaunlich, wenn wir Anbetungslieder singen. We can sing the most amazing words. Können wir die großartigsten Worte singen? He took my sin. Er nahm meine Sünde. When I sing those words, he took my sin, I try to think of a sin I've done. Wenn ich diese Worte singe, er nahm meine Sünde, dann probiere ich an die Sünden zu denken, die ich getan habe. And I begin to cry. Und dann fange ich an zu weinen. I mean, his presence is immediate. Seine Gegenwart ist sofort when da. When he came into my life, I immediately think 1976. Als er in mein Leben gekommen ist, 1976. As I'm singing the words, there's a video going on in my mind. Während ich diese Worte singe, da spielt so ein Video in meinem Kopf ab. There's a movie maker going on. Da springt so ein Videoabspielgerät an. And the words are being sung to a movie in my heart. Und diese Worte, die wir singen, die sind zu einem Film, der in meinem Herzen abläuft. Words being sung to a movie in the heart. Die Worte, die gesungen werden, zu einem Film in meinem Herzen. Brings tears to the eyes. Und das bringt die Tränen in meine Augen. And suddenly, und plötzlich, he's there. Ist er da. And you know he's there. Und du weißt, dass er da ist. There are four ways we know that Jesus lives. Es gibt vier Gründe, warum wir wissen, mindestens vier Gründe, warum wir wissen können, dass Jesus lebt. Number one. Nummer eins. Historical evidence points to a resurrection. Die historischen Beweise zeigen alle auf die Auferstehung. There's no historical evidence against a resurrection. Es gibt keinen historischen Grund oder Beweis, der gegen die Auferstehung spricht. The Jewish leaders of the time had they caught wind that he was going to resurrect on the third day. Die jüdischen Leiterschaft zur damaligen Zeit, die wussten, dass er gesagt hat, dass er am dritten Tag auferstehen wird. It was a talk. Somehow they heard it. Also es wurde darüber gesprochen und sie haben das gehört. They went to the Romans and they said this. Sie gingen zu den Römern und sagten folgendes. We have heard something. Wir haben etwas gehört. Some kind of talk that he's going to rise on the third day. Also es wird gesprochen, dass er am dritten Tag auferstehen soll. And we fear that his disciples will steal him. Und wir fürchten, dass seine Jünger seinen Körper stehlen werden. And they will say he's risen. Und dann behaupten werden, dass er auferstanden ist. We've got to prevent this. Und das müssen wir verhindern. And the Romans said, you have a guard. Hier nehmt, und die Römer sagten, nehmt diese Wache. A Roman guard, 18 men. Eine römische Wache besteht aus 18 a Männern. A fighting unit. Eine Kampfeinheit. That would protect the seal of Rome, which was on the tomb. Dass das Siegel von Rom beschützen würde. To their death. Bis zu ihrem Tode. And the story was, und die Geschichte ging folgendermaßen that the weiter, fishermen, dass die Fischer overwhelmed the Roman soldiers, die römischen Soldaten überwältigten and took the body. Und den Körper stahlen. That's the official report. Das ist der offizielle Bericht. 18 Roman soldiers who will fight to the death. 18 römische Soldaten, die bis zu ihrem Tode kämpfen würden. Spears, swords, shields, helmets, breastplates, everything. Also Schere, Speere, Schwerter, Schild, Helm, protecting the tomb. Rüstung, beschützen dieses Grab. The story on Sunday afternoon. Und die Geschichte am Sonntagnachmittag. He's gone. Er ist weg. The fishermen took him. Diese Fischer haben ihn gestohlen. Okay. Wirklich. You can believe that one. Ihr könnt das glauben. Or you can believe. Oder ihr könnt glauben. He rose from the dead. Dass er von den Toten because auferstanden ist. Nobody had the body. Weil niemand hatte den Leichnam. The Romans didn't have it. Die Römer hatten ihn nicht. The Jews didn't have it. Die Juden hatten ihn nicht. Because he rose from the dead. Weil er von den Toten auferstanden Number one. Ist. Number two, the changed lives. Nummer zwei, die veränderten Leben. All the disciples. Aller Jünger. Six of them were crucified for a lie. Sechs von ihnen wurden gekreuzigt für eine Lüge. They knew whether he was alive or not. Die mussten wissen, ob er lebendig war oder tot. The Apostle Paul, Saul of Tarsus, his conversion. Der Apostel Paulus, der vorher Saulus von Tarsus war, seine Bekehrung. Changed lives. Er hat Leben verändert. Number three, my changed life. Nummer drei, mein verändertes Leben. September 1976. When the risen Christ stepped into my life. Als der auferstandene Jesus in mein Leben getreten ist. Changed my life. Er hat mein Leben verändert. And number four. Nummer vier. How do I know he lives? Woher weiß ich, dass er lebt? I talked with him this morning. Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen. I had a conversation with him this morning. Ich hatte ein Gespräch mit ihm heute Morgen. And that's very real. Und das ist sehr real. As we speak forth his word. Während wir sein Wort aussprechen. As we come into his presence. Wenn wir in seine Gegenwart hineintreten. Father, I am your son. Vater, ich bin dein Sohn. I am the temple of the Holy Spirit. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. You paid the highest price for me. Du hast den höchsten Preis für mich gezahlt. The Spirit that raised Jesus from the dead lives inside of me. Der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, der lebt in mir. Heaven is open to me. Der Himmel steht mir offen. Show me your will. Zeig mir deinen Willen. Speak to me. Sprich zu mir. Give me understanding. Gib mir Verständnis. Give me wisdom. Gib mir Weisheit. Psalm 116, verse 1. Psalm 116, Vers 1. I love the Lord. Ich liebe den Herrn. Because he hears my voice. Weil er meine Stimme hört. How do I know he lives? Woher weiß ich, dass er lebt? Because he answers me. Weil er mir antwortet. And that's very real. Und das ist sehr real. So with that, let's close. Lass uns mit dem jetzt abschließen. Maybe you're here today, you've been invited by a friend. Vielleicht bist du heute hier und wurdest von einem Freund eingeladen. Or by your mother. Oder bei deiner Mutter. Durch deinen Vater, by your son. Durch deinen Sohn. If you died today, where would you go? Wenn du heute stirbst, wo gehst du hin? Have you received Jesus in your life? Hast du Jesus in deinem Leben angenommen? Is your name written in heaven? Steht dein Name im Himmel geschrieben? Have you confessed Jesus as Lord with your mouth? Hast du Jesus als Herrn mit deinem Mund bekannt? Do you believe in your heart that God raised him from the dead? Glaubst du in deinem Herzen, dass Gott ihn auferweckt hat von And den Toten? That through him is forgiveness of sin. Und dass durch ihn wir Vergebung der Sünden haben? Pray with me. Dann bete mit mir. Father in heaven. Vater im Himmel, forgive my sin. Vergib meiner Sünde. Come into my life. Komm in mein Leben. In Jesus name. In Jesu Christi. Say these words. Sprich diese Worte. Lord Jesus, Herr Jesus, I believe you rose from the dead. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. I put my faith in you. Ich setze meinen Glauben in dich. I confess you as Lord. Ich bekenne dich als Herrn. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. There's a song. Can you jump on? There's a song that goes like this. Es gibt ein Lied, das geht so. Just hit the G chord and just follow me. I serve a risen Savior. I serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever foes may say. I've seen His hand of mercy, I hear His voice of cheer. And just the time I need Him, He's always near. Do you know the song? He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. In all the world around me, I say, wait, one more. In all the world around, in all the world around. Oh, got it. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blasts. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know he lives. Take a deep breath. He lives within my heart. God bless you. Okay, let's bow our heads one more time. Lass uns unsere Köpfe noch einmal beugen. Jesus, what do you want to say to us after that great message? Jesus, was willst du nach dieser großartigen Botschaft heute zu uns sagen? I went to the cross and I paid the penalty for all sin. Ich ging an das Kreuz und ich habe die Strafe gezahlt für alle Sünde. Because of my great love for you. Wegen meiner großen Liebe für dich. Give me everything that burdens you. Gib mir alles, was dich belastet. And as you saw in the film, I will transform it. Und wie du es in dem Film gesehen hast, werde ich das verwandeln. I will give you beauty for ashes. Ich gebe dir Schönheit statt Asche. I will give you the oil of joy for mourning. Ich gebe dir das Öl der Freude statt dem Klagen. I am the father who runs to meet my sons and daughters. Ich bin der Vater, der losläuft, um seinen Söhnen und seinen Töchtern zu begegnen. Maybe you've heard this resurrection story when you were little. Vielleicht habt ihr diese Auferstehungsgeschichte gehört, als ihr noch klein wart. The Father says to you today. Der Vater sagt dir heute. Come home. Kommt nach Hause. Come home. Kommt nach Hause. My arms are open wide. Meine Arme sind weit geöffnet. And my son took everything that stood in the way of you and me. Und mein Sohn hat alles weggenommen, was uns im Weg stand. You know the story of the prodigal son. Ihr kennt die Geschichte des verlorenen Sohnes. He went away and he wasted his life. Er ging weg und hat sein Leben verschwendet. And he went away from the father's house. Er ging weg vom Haus des Vaters. Think about Jesus. Think about him as the older brother. Denkt an Jesus oder stellt ihn euch als älteren Bruder vor. The older brother that went after the younger brother. Der ältere Bruder, der dem jüngeren Bruder nachgegangen ist. That went to every pub in the neighboring villages and looked for him. Der in jedes Lokal in den umliegenden Nachbardörfern gegangen ist, um ihn zu suchen. This is how much you are loved. So sehr seid ihr geliebt. That God would send his son, his only son. Dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat. To look for you. Um nach dir zu suchen. Won't you say yes to him? Sag ja zu ihm. Say, I'm coming home. Sag, ich komme nach Hause. And in my father's house there is joy. Im Haus meines Vaters gibt es Freude. There is healing. Da gibt es Heilung. There is restoration. Es gibt Wiederherstellung. The same power that raised Jesus from the dead. Dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Is here today. ist heute hier. To heal. Um zu heilen. If you need healing in of any kind, healing in your heart, healing of your body, then please stand. Wenn du Heilung benötigst in irgendeiner Form, entweder im Herzen oder im Körper, dann steh bitte auf. And just come like a little child. Komm wie ein kleines Kind. A little child expects the mom or the dad to give them what they need. Ein kleines Kind erwartet von seinem Vater oder seiner Mutter, dass sie ihm geben, was es will. Whatever it is, you need. Was immer du auch benötigst. Just raise your hand and take it. Heb deine Hand hoch und nimm es dir. I pray for joints to be healed. Ich bete dafür, dass Gelenke geheilt werden. Especially knee joints. Ganz besonders Kniegelenke. In Jesus' name, knee joints be healed. Kniegelenke seid geheilt. I pray for cancer to be dissolved, all cancer cells to be dissolved in Jesus' name. Ich bete darum, dass alle Krebszellen ausgetrocknet werden. Hearts to be restored. Dass Herzen wiederhergestellt werden. That your oil would come and soothe the wound. Dass dein Öl herabkomme und die Wunde heile oder benetze. And that you would relieve the pain. Und dass du den Schmerz wegnimmst. I pray for lungs. Against asthma, against anything that hinders breathing, in Jesus' name. Ich bete für Lungen. Ich bete, dass Asthma weggenommen wird oder alle anderen Probleme, also alle anderen Dinge, die Probleme beim Atmen bereiten. Allergies be removed in Jesus' name. Allergien sollen weggetan werden in Jesu Namen. Stomach and digestive problems come into order in Jesus' name. Magen- und Verdauungsprobleme sollen wieder komplett werden in Jesu Namen. Migraines, headaches in Jesus' name be healed. Migränen und Kopfschmerzen sollen geheilt werden in Jesu Namen. I pray for favor at work or favor for a new job. Ich bete für Gunst in der Arbeit oder Gunst in einem neuen Job. Father, that you would supply all of your children's needs, everything they need. Vater, dass du den Nöten deiner Kinder begegnest, dass du ihnen alles gibst, was sie brauchen. Because you are a good father. Weil du einfach ein guter Vater bist. You are a generous daddy. Du bist ein großzügiger Papa. I pray for people who want to have children and can't, that you would open their wombs. Ich bete für Paare, die gern Kinder hätten, aber bisher noch nicht geklappt hat. Ich bitte, dass du einfach Mutterleibe öffnest. Pray for thyroid. Schilddrüse. Ich bete für Schilddrüsenerkrankungen. Also Schilddrüsen. That you would bring hormones back into divine order. Dass du die Hormonkonzentrationen wieder in die göttliche Ordnung zurückführst. Thank you, Father. Danke, Vater.